Die Teilnehmer der Nationalen Konferenz der vorbildlichen Mitarbeiter im Bereich geologischer Erkundung bezeigten den Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il im Sonnenpalast Kumsusan Hochachtung.